Die zweite Gefahr. Skandale. Rückschläge wird es in diesem innovativen Bereich immer geben. Doch muss die gesamte Community aufpassen, dass diese nicht zu Skandalen führen. Denn solche Skandale können von der Presse oder zentralen Stellen dazu genutzt werden, der Blockchain-Technologie proaktiv entgegenzuwirken. Manche Dinge können hier aktiv beeinflusst werden. Allerdings wäre ein Black Swan-Event, wie zum Beispiel ein durch Blockchain ermöglichter Terroranschlag, ein Horrorszenario, nicht nur für die Betroffenen, sondern für die gesamte Technologie. Ob und wie solche Dinge verhindert werden können, lässt sich oft nur in der Theorie durchdenken. In der Praxis kommt es dann meist anders. Viele Skandale kommen aus dem Bereich der Kryptowährungen, was auch der Grund dafür ist, dass gerade in Firmenkreisen das Thema Blockchain eher positiv, die Anwendung Kryptowährung jedoch negativ gesehen wird. Natürlich kann man sagen, es gibt keine schlechte Presse. Solange ein Thema nur Aufmerksamkeit erzeugt, ist das gut. Um dem gesamten Bereich jedoch nicht zu schaden, sollten die Kryptowährungen einerseits versuchen, so gut es geht, im rechtlichen Rahmen zu agieren, und die anderen Blockchain-Anwendungen andererseits sollten bemüht sein, ein Überschwappen des schlechten Brandings zu verhindern.